brushing off the way you feel. Hey, Stoller, what's the deal? Thank you. Ihr hört den Sunday Service beim FSK, beim Freien Senderkombinat in Hamburg und auch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. In zwei Wochen gibt es hier den Jahresrückblick, das Beste aus 2015. Ja, und jetzt gibt es hier die Konzerttipps der kommenden Woche. Was läuft in Hamburg in den Clubs vom Dienstag, den 15. bis Montag, den 21. Dezember? Los ging es gerade eben mit José González, der sehr sympathische Schwede, hat ja im Frühjahr, irgendwann im Februar war es, glaube ich, eine neue Platte veröffentlicht. Lange mussten wir darauf warten. Vestiges and Claws, der Titel des Ganzen. Und es waren nicht mehr die Highlights drauf, die man vielleicht von ihm kennt, von früheren Alben. Trotzdem eine schöne, ruhige, ganz entspannte José González typische Platte. Eben hörten wir seinen Song Let It Carry You und er spielt live am Mittwoch, den 16. Dezember in der Großen Freiheit 36. Hier nochmal José González mit seinem Song Stories We Build, Stories We Tell. We Build, Stories We Tell. Ein Song von José González und der durchaus sympathische Herr spielt am Mittwoch, den 16. Dezember in der Großen Freiheit 36. Ich habe ihn nochmal gesehen vor Jahren. Das erste Konzert damals im Grünen Jäger. Ja, so ändern sich die Zeiten von klein in die großen Clubs. Es sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Am Mittwoch ebenfalls sind Me Succeeds live in der Astra-Stube zu Gast. Da gibt es ja gerade in diesem Monat so ein kleines Programm mit, wie sagt man, nicht Spenden, sondern mit so ein bisschen Support für den Laden. Das heißt, alle hinkommen, viel Eintritt zahlen und viel Getränke zu sich nehmen, damit die Astra-Stube so ein bisschen finanziellen Support-Anschub bekommt, weil dort gab es einen Betreiberwechsel. Die Leute, die früher an der Bar, an der Tür und sonst irgendwas waren, machen dort jetzt den Laden und finde ich immer durchaus sympathisch, wenn das so eine DIY-Geschichte annimmt, war es ja vorher auch schon, aber ja, auf jeden Fall hingehen. Miesack Seeds, Mittwoch, Astra-Stube, hier kommen Sie mit His Story. His Story. Das waren Me Succeeds. Die Hamburger Band spielt live am Mittwoch in der Astra-Stube. Das ist der 16.12. Und mit den Support-Feierlichkeiten in dem kleinen Laden unter der Sternbrücke geht es weiter am Freitag, den 18.12. Dort spielen dann nämlich Herren Magazin. Die kommen hier mit Ehrenwort. Zu dem Zeitpunkt, wo sich unsere Blicke treffen, wirft die Lüge ihre Schatten weit voraus. Und doch ergebe ich mich dem Funkeln deiner Augen und geh wie fremd gesteuert durch den Rauch. Kaum besser als das, was die Zukunft nun bereithält, ist die Geschichte, die uns bis hierhin vereint, weil sie dich trotz der mir lieb gewonnenen Wahrheit im Zweifel immer bis aufs Blut verneint. Es ist so wie ein Verräter, der die Wahrheit spricht. Es ist so, wie uns die Welt will, nicht zu sein. Noch im Schutt, noch im Staub, noch im Stillen, noch im Schutt, noch im Staub, noch im Stillen bin ich dein. Hastig schieb ich meine Angst zur Seite. Ich spring höher als die Wellen, die mein Zweifel schlägt, und rede lauter als der gut gemeinte Ratschlag, dass man sich das Ganze nochmal überlegt. Du bist viel öfter, als du denkst, in meinen Gedanken, und dafür gibst du mir dein Ehrenwort, dass auch die schönste aller Blumen in diesem Garten morgen früh im ersten Sonnenlicht verdorrt. Es ist so wie ein Verräter, der die Wahrheit spricht. Es ist so, wie uns die Welt will, nicht zu sein. Noch im Schutt, noch im Staub, noch im Stillen. Noch im Schutt, noch im Staub, noch im Stillen bin ich dein. Noch im Staub, noch im Stillen. Noch im Schutt, noch im Staub, noch im Stillen. Noch im Schutt, noch im Staub, noch im Stillen bin ich dein. Das waren Herren Magazin mit ihrem Ehrenwort vom aktuellsten Album Sippenhaft. Ja, und Herren Magazin gastieren in der Astra Stube am Freitag, den 18. Dezember. Im Hecken am Freitag spielt Willis Earl Beale. Der hat eine Platte veröffentlicht, Nocturnes betitelt. Vor einiger Zeit, da hören wir hier den Song draus mit dem Titel Flying Solo. Flying so low. trying to get in my door. I can see their faces all around. Their teeth show, but I know I can't stop it. And it's all Solo, Willis Earl Beale hörten wir, der Song vom Album Nocturnes. Und der Sänger gastiert im Hecken am Freitag, den 18. Dezember. In der Hasenschaukel zu Gast sind einmal Ariel Sherritt und dann Matthias Komm oder Korn, kann ich gar nicht genau lesen hier. Die sind von der Band The Burning Hell aus Schweden, kommen die. Und dann ebenfalls dabei Susi Asado. Hinter diesem Projekt verbirgt sich die Songwriterin Josefa Konrad, von der ich auflegen: This is not rain. Platform, you're trapped with the pots and pans. with the alligator you got no chance. His teeth are sharp, his claws are sharp, his tongue is sharp, sharp, sharp. He plays with sharp pliers, his nails are sharp liars. You hear the voices say, This is not rain. Ein Song von Susie Asado. Und sie wird Gitarre spielen und singen live in der Hasenschaukel am Freitag, den 18.12. Am Samstag dann zwei Konzerte. Zum einen Thüsen, ich weiß nicht genau, wo die herkommen, auf jeden Fall aus Deutschland, aber wo genau, weiß ich nicht. Die spielen im Nordspeicher, werden im Frühjahr irgendwann, ich glaube so im Februar wird es sein, ihr Debütalbum Schuld veröffentlichen. Davon hier schon mal der Song Schwarzmarkt. Reden ist Silber, tanzen ist Gold. Hab mir diese Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Für ein paar Zigaretten und viel Alkohol hab ich mir eine Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Oh, oh, reden ist Silber, tanzen ist Gold. Hab mir diese Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Für ein paar Zigaretten und viel Alkohol hab ich mir eine Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Oh, oh. Seh morgen rot und fühl mich verboten. Seh alle Farben, doch fühl schwarz und weiß. Fahre schwarz durch die Grauzonen zu den Dealern der Wahrhaftigkeit. Zieh durch die Straßen der großen Visionen, der Hoffnung und Sehnsüchtigkeit. Versuch zu handeln, versuche zu suchen und zu bekommen, was für mich richtig scheint. Reden ist Silber, tanzen ist Gold. Hab mir diese Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Für ein paar Zigaretten und viel Alkohol hab ich mir eine Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Reden ist Silber, tanzen ist Gold. Hab mir diese Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Für ein paar Zigaretten und viel Alkohol hab ich mir eine Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Oh, oh. Oh, Kino. Hört es manchmal, wenn niemand spricht. Berührt es nachts in der Erinnerung. Jeder sucht nach etwas, das er nicht finden will. Es soll ihn Reden ist Silber, Tanzen ist Gold, Tanzen ist Gold, Tanzen ist Gold, Tanzen ist Gold. Reden ist Silber, Tanzen ist Gold, Tanzen ist Gold, Tanzen ist Gold. Reden ist Silber, Tanzen ist Gold. Hab mir diese Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Für ein paar Zigaretten und viel Alkohol hab ich mir eine Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das war ein Thüsen mit ihrem Song Schwarzmarkt, ja, Thüsentag, sage ich da nur. Das Ganze könnt ihr live erleben. Am Samstag, den 19. Dezember, spielt diese Band im Nordspeicher. Dann darf geschwurft werden im Mojo Club am Samstag, dort auf der Bühne. Rhonda, Hamburgs Soul Band, gibt sich die Ehre. Hier kommen sie mit einem Song vom Album Raw Love, Take It Back. Oh, Take It Back. Das waren Rhonda. Die spielen live am Samstag, 19. Dezember im Mojo Club. So viel zu den Konzerttipps hier von dieser Stelle, vom Sunday Service. Weiter geht's mit, ja, halbwegs neuen Platten mit Nive and the Dear Children. Nive Nielsen, eine Künstlerin aus Grönland, hat mit Feet First vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht. Davon hören wir hier ihren Space Song. Wir hörten den Space Song von Nive Nielsen und ihrer Band The Dear Children. Das Ganze zu hören vom Album oder auf dem Album Feet First. Jetzt nochmal Musik aus dem Sommer. DJ Kotze hat ja eine DJ Kicks Compilation veröffentlicht, die 50. in dieser Reihe. Und ja, er durfte sozusagen ran als ja für diese Jubiläumsausgabe. Und davon nochmal ein Nachschlag mit gleich zwei Songs am Stück. Einmal Strong Arm Steady mit Best of Times und dann Homeboy Sadman mit Holiday. Beides mal im Cozy Edit. Hi. Hi. What is the first thing you have to tell me about this city? The first thing I have to tell you is this. This city was made from the original music. It is not a counterfeit. This is the real one. That is so not fake, isn't it? This one is true. This one is real.

days. You call me who you are, then say you love me. Must be the holidays. You call me who you are and say you love me. How insane, always looking for what's different instead of seeing what's the same. As far as hip-hop, nothing scarier than a two-parent household in the middle-class area. And don't let you go to school unless you in the corner on a stool. Recognize that otherwise you best be on the corner with a tool or headed towards the corner with your crew. I'm sorry, I'm so lucky. I take the heat if that'd take it off of you, trust me. I'm thankful for the times that Pone 9 did not bust me. I know I'm fortunate to recognize that God loves me. You can see that from a mile away. So sometimes it's hard to see the light of day. The justice system and the prison's mad I gotta wait. But I hardly see my family except for holidays. Must be the holidays. You call me who you are. Ja, schön noch reingesungen hier, von wem auch immer. Holiday, das war Homeboy Sandman im Remix, im Edit von Cozy alias DJ Kotze. Der Song, einer von wirklich vielen guten Songs auf der DJ Kicks Compilation von Stefan Kotzala, wie er eigentlich heißt, DJ Kotze aus Hamburg. Und ja, Platte kam schon im Sommer raus, aber so viele gute Songs drauf, da konnte ich gerne nochmal zwei von spielen gerade eben, weil ich frage mich mal, wo der Knabe diese ganzen Songs hier hat. Ich meine, Plattensammlung hinterher, aber ja, das ist wirklich schon, glaube ich, eher so Flohmarktgestöber oder irgendwo, keine Ahnung, ganze Sammlung von jemandem aufkaufen, um dann auf sowas zu stoßen, schätze ich mal. Die nächsten beiden sind King Midas Sound, Projekt von The Buck Frontman Kev Martin mit zwei anderen Weiten, und Fennis, Christian Fennis ist ein Soundtüftler aus Österreich. Die beiden haben eine Platte gemacht, also King Midas Sound und Fennis zusammen, Edition One heißt die, und hiervon nochmal ein Nachschlag mit We Talk Together, weil diese Platte auch schon irgendwann im Herbst rauskam. And make our love keep growing. This love, I'll never, never, never, never, never, never, never.